Zur Unterstützung die Antwort des Sprechers der Forschungsgesellschaft für Menschenrechte Koreas veröffentlichten am 16. Juli das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung. Sie betonten darin, mit der gemeinen Entführung der TVRK-Bürgerinnen versucht das südkoreanische Regime, die Stabilität der TVRK zu zerstören. Es ist eine verbrecherische Organisation, die versucht, den Menschenrechtsverletzer und eine Gruppe von Terroristen.